Erster, urteilt nicht über andere, damit ihr nicht selbst verurteilt werdet. Zweiter, denn so, wie ihr andere beurteilt, werdet auch ihr beurteilt werden, und mit dem Maß, das ihr verwendet, wird man euch messen. Dritter, warum siehst du den kleinen Fehler im Auge deines Bruders, aber den großen Fehler in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Vierter, wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den kleinen Fehler aus deinem Auge nehmen, obwohl du selbst einen großen Fehler in deinem Auge hast? Fünfter, du Heuchler, nimm zuerst den großen Fehler aus deinem eigenen Auge, danach kannst du klar sehen, um den kleinen Fehler aus dem Auge deines Bruders zu entfernen. Sechster, gebt das Heilige nicht den Hunden und wirft eure Perlen nicht vor die Schweine, denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten und sich dann umdrehen und euch angreifen. Siebter, bittet, und es wird euch gegeben werden, sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und die Tür wird euch geöffnet werden. Achter, denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und dem, der anklopft, wird geöffnet. Neunter, gibt es unter euch einen Vater, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn dieser ihn um Brot bittet? Zehnter, oder würde er ihm eine Schlange geben, wenn der Sohn um einen Fisch bittet? Elfter, wenn also ihr, die ihr unvollkommen seid, wisst, wie man seinen Kindern gute Geschenke gibt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes denen geben, die ihn darum bitten? Zwölfter, behandelt andere so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet, denn das ist die Hauptaussage des Gesetzes und der Propheten. Dreizehnter, geht durch das enge Tor, denn das breite Tor und der weite Weg führen ins Verderben, und viele Menschen gehen diesen Weg. Vierzehnter, aber das Tor zum Leben ist eng und der Weg dorthin schmal, und nur wenige finden ihn. Fünfzehnter, hütet euch vor falschen Propheten, die zu euch kommen und wie Schafe aussehen, aber in Wirklichkeit sind sie gefährliche Wölfe. Sechzehnter, ihr werdet sie an ihren Taten erkennen. Pflückt man etwa Trauben von Dornenbüschen oder Feigen von Disteln? Siebzehnter, ein guter Baum bringt immer gute Früchte, während ein schlechter Baum schlechte Früchte trägt. Achtzehnter, ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte tragen. Neunzehnter, jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Zwanzigster, deshalb werdet ihr sie an ihren Taten erkennen. Einundzwanzigster, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. 22. An jenem Tag werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit, Dämonen ausgetrieben und viele Wunder getan? 23. Dann werde ich ihnen offen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr, die ihr Böses tut. 24. Jeder, der meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf festen Felsen gebaut hat. 25. Als der Regen fiel, die Flüsse anschwollen und die Winde gegen das Haus stürmten, fiel es nicht, weil es auf Fels gebaut war. 26. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein törichter Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. 27. Als der Regen fiel, die Flüsse anschwollen und die Winde gegen das Haus stürmten, stürzte es ein, und sein Einsturz war gewaltig. 28. Als Jesus diese Reden beendet hatte, waren die Menschen von seiner Lehre sehr beeindruckt. 29. Denn er lehrte sie mit großer Autorität und nicht wie ihre Schriftgelehrten.